Erster Brief. Die lebendige Welt unserer Kindheit. Liebe Vanessa, wenn wir klein sind, erleben wir die Welt, unsere Welt, als magisch, lebendig, heilig. Aber wenn wir dann größer werden und Schule, Fernsehen, Erwachsenengespräche, Illustrierte und so weiter lange genug auf uns eingewirkt haben, lernen wir nach und nach, den Zauber der Welt zu ignorieren, zu vergessen und schließlich zu verleugnen. Beinahe unbewusst eignen wir uns die Vorstellung an, die magische Welt sei kindisch und unwirklich, und Kindisches müsse man ablegen. Wenn ich also dieses Buch aus Briefen an dich schreibe, möchte ich dir zeigen, dass die Welt, in der wir leben, doch etwas Magisches und Lebendiges hat. Die magische Dimension unserer Welt ist real, so real wie das Jucken an deinem Arm und die kratzende Hand. Es ist die Dimension, die du und ich als Kinder empfanden, aber nicht beschreiben konnten. Wir konnten sie nicht beschreiben, weil keiner der Erwachsenen in unserer Umgebung je davon sprach, und folglich hatten wir keine Worte dafür. Ich möchte dir zeigen, dass du nicht zwischen der heiligen, magischen Welt des Kindes und der Welt des modernen Erwachsenen wählen musst. Du kannst in beiden leben, denn sie sind eins. Als du in die dritte Klasse gingst, begann dein Unterricht in der Geschichte der Totenwelt. Du kamst von der Schule nach Hause und hast ganz aufgeregt, aber in sehr ernsthaftem Tonfall verkündet: »Papa, heute haben wir gelernt, was Materie ist.« »Nichts Gutes an«, fragte ich. »Aha, und was ist Materie?« Du sagtest: »Materie ist der Stoff, aus dem die Welt gemacht ist.« Materie ist Stoff. Materie ist ohne Leben oder Fühlen. Es ist kein Geist in der Materie. Wir alle lernen das in der Schule. Ich war traurig und verärgert. Ich wusste, dass auch du nach und nach lernen würdest, den Geist und das Herz deiner Welt nicht mehr zu fühlen. Wie verschieden diese aus Materie, Stoff gemachte tote Welt doch von der Welt ist, die du als Dreijähriger erlebtest. Du konntest die Dinge nicht logisch erklären, aber dass du deine Welt als lebendig und fühlend erlebtest, war dir anzusehen. Du schienst dich einer lebendigen und fühlenden Welt verbunden zu fühlen. Einmal sind wir an einem mondhellen Abend in unserer alten Klapperkiste nach Hause gefahren, du vorn zwischen Mama und mir in deinen Kindersitz geschnallt. Als der Mond deine Stromleitung kreuzte, hast du gesagt: »Guck mal, der Mond geht runter.« Es sah wirklich so aus, als würde er sinken. Als wir zu Hause ankamen, sagtest du: »Guck mal, der Mond ist mitgekommen.« Du warst so froh, dass der Mond mit uns gekommen war. Und du hast die große Eiche auf dem Gehsteig vor unserem Haus geliebt. Ihre mächtigen Äste ragten weit über den Gehsteig und die Straße. Stundenlang hast du mit deinen Puppen unter diesem Baum gespielt. Du fühltest dich wie von einem Freund beschützt. Eines Tages kamen, während du im Kindergarten warst, die Straßenarbeiter und schnitten die Eiche so stark zurück, dass sie fast überhaupt keine großen Äste mehr hatte. Sie wirkte wie tot. Als du nach Hause kamst, hast du sie fassungslos angestarrt und dann geweint und geschrien und warst nicht zu trösten. Sie haben meinem Freund wehgetan. Natürlich erfinden Kinder Geschichten, um sich die Dinge auf eine für sie verständliche Weise zurechtzulegen. Der Mond sank nicht wie ein in die Luft geworfener Stein. Er kam auch nicht mit, wie beispielsweise Freunde, die in ihrem Wagen hinter uns herfahren. Trotzdem trafen deine Gefühle irgendwie zu. Der Mond war irgendwie mitgekommen, denn er hatte uns gar nicht verlassen. Was du eigentlich bekunden wolltest, war ein Gefühl für die Verlässlichkeit und Freundschaft des Mondes und der ganzen Welt. Auch ich habe als kleiner Junge in einer Welt voller Gefühl und Bedeutung gelebt. Die Welt war magisch, aber nicht, weil ich an den Nikolaus geglaubt hätte oder an Zauberstäbe, mit denen man Gänse in Feen verwandeln kann. Meine Mutter, deine Oma, war Protestantin und mein Vater, Opa, war Bauingenieur, Experte für Betonbau. Sie hielten es nicht für angebracht, Kinder zum Glauben an irgendwelche unsichtbaren Wesen zu erziehen. Nein, ich empfand meine Welt als magisch, weil sie Gefühl und Güte und Leben ausstrahlte. Und ich spürte, dass dieses Leben und Fühlen in der Welt war, nicht bloß in mir. Mein Zimmer lag nach Westen und aus dem Fenster blickte ich über ein Weizenfeld. Ich erinnere mich, wie meine Mutter mich einmal an einem Sommerabend ins Bett brachte, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Draußen stand im letzten Sonnenlicht glühend der reife Weizen, und ich empfand eine stille Liebe zu diesem Weizenfeld. Dieses Gefühl breitete sich in meinem ganzen Körper aus und war so klar, dass ich mich noch jetzt nach 50 Jahren sehr genau daran erinnere.